Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Müntefering's Abgang. Die SPD zwischen Übergang oder schnellem Neuanfang. Redakteur am Mikrofon, Rolf Clement. Ich grüße Sie herzlich, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Sendung. Heute Nachmittag, kurz nach 15 Uhr, kam die Nachricht, dass der SPD-Vorstand in Berlin den Vorschlag des Parteivorsitzenden Müntefering für die Wahl des Generalsekretärs abgelehnt hat. Kurz danach teilte fast folgerichtig Müntefering mit, dass er dann auch auf das Amt des Parteivorsitzenden nicht mehr kandidieren wolle, wenn auf dem am 14. November beginnenden Parteitag der Sozialdemokraten ein neuer Parteivorstand gewählt werden wird. Wir wollen in dieser Sendung untersuchen, wie es dazu kam, wollen die agierenden Personen porträtieren und eine erste Einschätzung geben, welche Auswirkungen diese Entscheidungen auf die SPD und auf die laufenden Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU haben können. Franz Müntefering hat den Parteivorsitz 2004, also vor knapp 1,5 Jahren, von Gerhard Schröder übernommen, als die SPD in einer Zustimmungskrise steckte. Er galt immer als Mann der Basis. Mein Kollege Jürgen Zuheide kennt den politischen Weg Müntefierings. Herr Zuheide, wie kam es zu der Fehleinschätzung, dass Müntefering nun in diese Abstimmungsniederlage um den Generalsekretär gelaufen ist? Also er hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass die, die jetzt politisch gegen ihn gestanden haben, dass die das wirklich durchziehen. Er hat auch deshalb damit nicht gerechnet, weil wenn man sich die Situation im Moment mal andersrum denkt, wenn man überlegt, Frau Nahles wäre Parteivorsitzende gewesen und Herr Müntefering sozusagen in der Herausfordererrolle, ich glaube, er hätte niemals so agiert wie sie jetzt. Und am Ende hat er sich nicht vorstellen können, dass bei anderen Menschen das genau anders ist. Ich glaube, das ist der ganz schwierige Fehler, den er für sich gemacht hat. Man spielt nicht mit diesem Amt. Das wäre ein Satz gewesen oder ist ein Satz, der ihm sicherlich auf der Zunge liegen würde. Und er hat, das ist der zweite Punkt, sicherlich unterschätzt, was sich da in den letzten Wochen für Unmut angestaut hat. Also selbst wenn man mit Leuten sprach, die politisch eher ihm ganz nahe stehen, die haben mehr als einmal in den letzten Wochen das Wort Stalinist benutzt. Also weil er natürlich in dem Prozess die Partei von oben nach unten hingeführt hat und nicht andersrum, weil er glaubte, wir haben sonst nicht die Zeit, das auszudiskutieren. Wir haben keine gute Position, auch innerhalb der großen Koalition, der anderen großen Partei gegenüber. Das ist die zweite Fehleinschätzung, dass er nicht, glaube ich, damit gerechnet hat, dass die, die gegen ihn stehen, auch das dann sozusagen zusammenbinden. Aus was für einem Holz ist dieser Mann geschnitzt? Was zeichnet Müntefering aus? Er kommt aus dem Sauerland. Da kommen Menschen her, die üblicherweise wissen, was sie wollen, die bodenständig sind. Er hat ein solches Elternhaus, er hat eine Ausbildung, die als Industriekaufmann nicht an die Hochschulen geführt hat. Er ist dann vom Sauerland aus in der Partei groß geworden, gleichzeitig auch übrigens in der IG Metall. Er ist 1966 in die SPD eingetreten und 67 in die IG Metall. Das gehörte da zusammen, obwohl er Industriekaufmann war und nicht den Blaumann anhatte. Und er hat, das konnte man auch bis in die jüngste Zeit hinein sehen, immer noch ein ganz natürliches Verhältnis zu den Menschen behalten, mit denen er groß geworden ist. Also so etwas gibt es da. Und insofern ist er jemand gewesen, von dem man nicht nur sagte, dass er Kontakt mit der Basis hatte, dass er den berühmten Stallgeruch hatte, er hatte ihn wirklich. Obwohl das gerade das jetzt gefehlt hat in dieser Phase. Da ist er möglicherweise zu selten zu Hause gewesen. Das ist möglicherweise der Fehler, der da passiert ist, ja. Er hat den Parteivorsitz übernommen in einer für die SPD schwierigen Situation. Gerhard Schröder, der noch amtierende Bundeskanzler, war sein Vorgänger. Und man hat vor 1,5 Jahren gesagt, man muss diese beiden Funktionen trennen. Was war damals das Motiv, dass er den Parteivorsitz übernommen hat? Das war die einzige denklogische Möglichkeit, als Gerhard Schröder sich entschieden hatte, das nicht mehr zu machen. Wobei ja auch unklar ist, wie die beiden hinter verschlossenen Türen miteinander geredet haben, ob da auch durchaus der Hinweis von Müntefering gekommen ist, Gerd, es geht so nicht mehr. Man hatte die Wahlen verloren und Müntefering war der einzige, dem man zutrauen konnte, dass die Partei nicht völlig am Boden zerstört ist bei diesem schwierigen Reformprozess. Und dann ist er gewählt worden am 21.03. im Jahre 2004. Sie haben es angesprochen und wir haben einen Ton, den wir vielleicht mal einspielen wollen. Das zeigt etwas, wie wichtig ihm dieses Amt gewesen ist. Es ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein. Und sowas sagt er durchaus ernst. Man muss wissen, er ist Katholik, also da spielt er auch nicht mit, aber man sieht auch seine Fähigkeiten, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Übrigens immer in kurzen Sätzen. Das ist ja etwas, was ihn auch ausgezeichnet hat. Wofür stand er? Wofür steht er? Er kommt aus der Tradition der Ruhrgebiets-SPD. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Konstante. Insofern sind ihm die sozialen Dinge nah. Aber das ganz Wichtige und Entscheidende ist eigentlich gewesen, dass für ihn beides zusammengehörte. Auf der einen Seite die Modernisierung über die Agenda 2010, aber eben dann auch den Kontakt nicht so ganz zu verlieren zu denen, die traditionell vor allen Dingen im Ruhrgebiet die SPD gewählt haben. So ist übrigens auch zu verstehen die Debatte über die Heuschrecken, die er angestoßen hat, ohne dass er das wirklich so auf den Punkt gebracht hat. Da ist ja vieles auch hineingeheimnist worden. Vielleicht sollten wir uns da nochmal anhören, auch wie er das eigentlich wirklich gemeint hat, diese wichtige Debatte. Unsere Kritik gilt der international wachsenden Macht des Kapitals und der totalen Ökonomisierung eines kurzatmigen Profithandelns. Denn dadurch geraten einzelne Menschen und die Zukunftsfähigkeiten ganzer Unternehmen und Regionen aus dem Blick. Und die Handlungsfähigkeit der Staaten wird rücksichtslos reduziert. Also da sieht man, das Wort Heuschrecken kommt da übrigens nicht vor. Das ist dann bei uns auch im Mediensystem daraus geworden. Er war nicht böse darum, dass das daraus geworden ist. Ich will gerne noch was anderes hinzufügen, weil ich es gerade gesagt habe. Hochleistung, moderne Gesellschaft auf der einen Seite, soziale Gerechtigkeit auf der anderen Seite. Das hat er versucht zu kombinieren. Auch da wollen wir nochmal einen Satz von ihm hören. Wir müssen Hochleistungsland bleiben wollen und das können wir auch. Aber es muss auch die soziale Gerechtigkeit gewährleistet bleiben und sein. Und soziale Gerechtigkeit heißt für mich natürlich auch Verteilungsfrage. Aber das heißt auch Bildungschancen für alle gleich, unabhängig davon, wie dick Papas Portemonnaie ist. Das heißt auch gleiche Chancen für diese Generation junger Frauen und Mütter, Alleinerziehende zum Beispiel. Das heißt auch Generationengerechtigkeit, dass heute gesät werden muss, damit morgen geerntet werden kann. Sie merken es da an seiner Sprache, wie er redet. Gleiche Chancen, unabhängig davon, wie dick das Portemonnaie von Papa ist. Das sind Sätze, wenn er die im Ruhrgebiet gesagt hat, auch in den schwierigen Phasen der Agenda-Diskussion, dann hat er die Menschen meistens zu sich rübergezogen und am Ende dann viel Beifall bekommen, auch wenn er schwierige Dinge angekündigt hat. Können Sie sich vorstellen, dass er jetzt, nachdem er als Parteivorsitzender zurücktritt, Minister in der Großen Koalition wird? Ich zweifle. Auf der anderen Seite weiß ich, dass in diesen Minuten, so wurde mir das vorhin noch gesagt, in Willy Brandt das ganze Wallfahrten in seinem Zimmer beginnen von Leuten, die ihn versuchen zu überzeugen, dass er das tun muss, weil er der Stabilitätsanker dieser Koalition sein könnte und sein wird und sein muss, weil man niemanden anders sieht, der das kann. Ob er da sich weichklopfen lässt, ich wage da im Moment keine Prognose. Auch da hören wir vielleicht nochmal einen Ton, die zeigt, wie ernst ihm das war mit dieser großen Koalition, die ja keiner gewollt hat. Auch das hören wir uns vielleicht aus seinem Munde nochmal an. Das Land braucht eine stabile Regierung, eine, die auf 4 Jahre angelegt ist. Nicht nur eine Frage der punktuellen Zusammenarbeit kann da eine Rolle spielen, sondern es muss ganz klar der Wille aller Beteiligten sein, zum Nutzen des Landes in den 4 Jahren gute Politik miteinander zu machen. Und wir hoffen, dass wir in Verhandlungen kommen können. Das war Jürgen zur Heide zur Person Franz Müntefering. Eine junge Politikerin hat dem Urgestein der SPD jetzt die Stirn geboten. Andrea Nahles, Bundestagsabgeordnete aus Rheinland-Pfalz, ehemalige Vorsitzende der Jungsozialisten. Hans-Jürgen Bartsch hat deren Vita studiert. Es ist ein Generationswechsel in der SPD erforderlich, unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht. Sagte die Siegerin des heutigen Tages Andrea Nahles bereits vor der Bundestagswahl im September. Diesen Generationswechsel hat sie gewollt. Mit ihrer Hartnäckigkeit, die ihr bekanntermaßen zu eigen ist. Und auch mit ihrem starken Selbstbewusstsein. Und auch mit ihrem Ehrgeiz. Und auch mit ihrem SPD-linken Gedankengut. Die Politik Schröders und Müntefering in den vergangenen Jahren hat sie immer wieder attackiert. Lange bevor sie sich dazu entschlossen hatte, in die Kampfabstimmung mit Kajo Wasserhöfel zu ziehen. Felsenfest davon überzeugt, eine politische Generalsekretärin zu werden und nicht in erster Linie eine organisatorische, hat sie ihren Kopf nun durchgesetzt. Freilich mit Hilfe vieler anderer, die ihre Kritik an den Parteioberen in der Vergangenheit offenbar jetzt gutierten. Und diese Kritik war ans Herzstück sozialdemokratischer Reformen von oben gegangen. Wir haben das Spektrum der Volkspartei SPD geschrumpft. Sie ist kleiner geworden und sie ist auch kleiner an Politik angeboten gewesen durch die Agenda 2010. Und dadurch ist sehr viel Raum entstanden. Und in diesen Raum ist diese PDS mit Westgästen vorgestoßen. Mehr Geld, um Arbeitsplätze zu schaffen, weg von der rot-grünen Sparpolitik Eichelscher Prägung, eine höhere Erbschaftssteuer, die Vermögenssteuer wieder einführen, die Liste ihrer öffentlich geäußerten Kritik wie ihr Forderungskatalog sind lang. Aktuell geht es Nahles darum, die SPD in einer großen Koalition auch als Partei erkennbar werden zu lassen. Sie selbst glaubt, genau das als Generalsekretärin mit voller Kraft bewirken zu können. Auf der anderen Seite sollte auch es möglich sein, konstruktiv neue Ideen zu entwickeln. Wir brauchen einen Überschuss an Ideen. Die SPD muss auch an ihrer Zukunftskompetenz arbeiten und dann gucken wir mal. Und nun muss sie und müssen die anderen Sozialdemokraten wirklich gucken, wie es weitergehen kann. Als Ideenschmiede hat sich Nahles in der Tat einen Namen gemacht. Doch jetzt, da die Partei quasi führungslos scheint, wird sie noch mehr Energie benötigen, den Generationswechsel mit Leben zu erfüllen. Sie will es nun mit einer großen Welt aufnehmen, kommt sie doch aus einer umso kleineren. Aufgewachsen ist die 35-Jährige im rheinland-pfälzischen Örtchen Weiler, das so beschaulich ist, wie der Name schon klingt. Studiert hat sie Literaturwissenschaften. Von 1995 bis 1999 war sie Bundesvorsitzende der Jungsozialisten. Damals, als Schröder noch Ministerpräsident von Niedersachsen war, bezeichnete sie ihn als Abrissbirne sozialdemokratischer Programmatik. Sie will polarisieren, wie das der konservative Seeheimer Kreis innerhalb der SPD bezeichnet. Doch sie selbst sagt, nicht um jeden Preis. Wir sind wir und nicht Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, wie können wir uns die Köpfe einschlagen. Also es geht um Unterschiede, auch politische Unterschiede, die wir hatten und haben. Aber es ist trotzdem unsere gemeinsame Partei. Wohlgemerkt, das sagte sie vor der Kampfabstimmung heute und war von Weiler aus schon längst in die große Welt gestartet. Dennoch dürfte die Freude, ganz oben wieder mit dabei zu sein, ihr auch den Mut gemacht haben, sich mit Pauken und Trompeten in der hohen Politik zurückzumelden, wie vor wenigen Stunden geschehen. Ihr ganz persönlicher Schmerz nämlich hatte tief gesessen, als sie 2002 aus dem Deutschen Bundestag geflogen war. Dann, im Wahlkampf 2005, griff sie im Ahrweiler Wahlkreis 200 zum uralten Feuerwehrauto und fuhr damit ihren Einsatz zurück nach Berlin mitten ins Plenum, eben in die große Welt. Ihr Platz im Präsidium hatte es zuvor nicht vermocht, die ehrgeizige Jungpolitikerin über den Verlust des Bundestagsmandates hinwegzutrösten. Wenn ich Politik machen will, dann kann ich das auch ohne Mandat. Aber es fällt doch um vieles schwerer. Ich hatte in den letzten Jahren einfach meine Mitarbeiter vermisst. Man hat einfach eine professionelle Struktur. Das ist erstmal das, was für mich gut ist. Unumstritten war und ist und bleibt Andrea Nahles sicherlich nicht. Obwohl sie weiß, dass sie als Generalin den Laden zusammenhalten muss. Und, so kurios das hier und jetzt auch klingen mag, genau da ist sie sich mit dem scheidenden Parteivorsitzenden absolut einig. Opposition ist Mist. Das ist ein Zitat von Franz Müntefering. Der kriegt immer sehr viel Applaus und ich klatsche mit. Hans-Jürgen Bartsch über Andrea Nahles. Wie geht es weiter mit der SPD und auch in der Koalition? Mein Kollege Rainer Burchert kennt die SPD aus langjähriger Beobachtung. Herr Burchert, was bedeutet das heute für die SPD? Der noch amtierende Kanzler Schröder hat gesagt, hier habe der Ehrgeiz einer Einzelnen vor der Gesamtschau obsiegt. Ist das des Rätsels Lösung? Naja, also ehrgeizig, ich kenne niemanden in der Politik, der nicht ehrgeizig wäre. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, ist das sicherlich irgendwo nachvollziehbar aus der ersten Verärgerung dieses Ergebnisses. Aber letztendlich ist das natürlich legitim. Und warum soll niemand auch wie Andrea Nahles da den Ehrgeiz besitzen? Zumal sie natürlich auch deshalb sich eine sehr gute Chance ausrechnen konnte, weil ihr Gegenkandidat Wasserhöfel kein Mandat in der Politik bisher gehabt hat, sondern eben den Funktionärsjob eines Bundesgerichts. Geschäftsführers. Er hat natürlich, und es ist sehr wichtig, das Vertrauen von Franz Müntefering. Die beiden hätten sicherlich besser zusammengearbeitet. Und vor diesem Hintergrund muss man natürlich auch diese Haltung von Franz Müntefering irgendwo verstehen. Aber das eigentlich Dramatischere ist, und Sie haben ja gefragt, wie es weitergeht mit der SPD, dass wir hier plötzlich einen Bundesvorstand haben, der möglicherweise noch nicht mal in diesem Sinne die Basis repräsentiert, aber sozusagen ja die Delegation der Basis ist, der gespalten ist. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich für die SPD absolut desaströs. Ist das auch ein Votum gegen die Große Koalition gewesen? Das glaube ich nicht. Also man sollte es nicht zu hoch hängen, was das angeht. Denn ich denke, der Weg in die Große Koalition war die einzig vernünftige Lösung nach diesem Wahlergebnis. Und es fing ja auch eigentlich alles ganz gut an. Und Franz Müntefering selber galt ja plötzlich als der Große, als der neue starke Mann innerhalb der SPD. Man sah ihn als Vizekanzler. Er hat das Vertrauen von Angela Merkel. Also das wäre auch sicherlich ein ganz gutes Team geworden. Vor diesem Hintergrund, das sage ich ganz eindeutig, Herr Klimert, nach meiner Meinung, ist die gesamte politische Situation zur Disposition gestellt. Ich sehe nicht nur eine Gefährdung der Koalitionsgespräche, sondern ich sehe auch eine Gefährdung dieser angepeilten Koalition und damit möglicherweise dann doch eine Lösung, die wieder auf die Idee der Neuwahlen hinauslaufen konnte. Oder wir kriegen nochmal wieder die unsägliche Jamaika-Diskussion oder die Ampel-Diskussion. Also es ist Stillstand auf der politischen Ebene. Politische Klasse hat sich tendenziell selbst zerlegt, zumal wenn dann noch das Wirklichkeit werden sollte, was die Welt heute gerade eben auch gemeldet hat, dass nämlich Stoiber doch in München bleiben will. Also all dieses zeigt natürlich eine erhebliche Schwächung dessen, was die neue Regierung werden sollte. Trifft denn die SPD mit dieser Entscheidung nach links? Ich frage das auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass im Parlament ja auch die Linkspartei ist, dass die SPD auch versuchen muss, sich in diese Richtung langfristig abzusichern. Ist das also ein Linksruck in der SPD? Nein, also wenn Sie langfristig sagen, darüber kann man natürlich lange spekulieren. Kurzfristig nein, es hat sich auch mit Andrea Nahles jetzt keineswegs in irgendeiner Form ein linker Flügel durchgesetzt. Ich glaube, der handwerkliche Fehler, den man eigentlich Franz Müntefering so gar nicht zugetraut hat, ist einfach gewesen, dass er diese Entscheidung nicht umfassend durchgesetzt hat, so nach dem Motto, naja, die werden alle schon kapiert haben, dass ich natürlich irgendwo auch den Mann haben will, den ich brauche, und dann wird das schon laufen. Und das hat eben nicht funktioniert. Möglicherweise, und ich meine, das passiert in jeder Partei, ist auch sehr viel telefoniert worden bis zur letzten Abstimmung. Da werden dann natürlich Mehrheiten in irgendeiner Form zusammengebastelt und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ich halte diese Entscheidung von Franz Müntefering auch für falsch. Ich glaube nicht, dass es eine Kurzschlusshandlung war. Das wird er sich schon sehr genau überlegt haben. Was mache ich, wenn? So politisch ist er ja nun auch. Aber dass er so dramatisch dort sich jetzt von allem zurückzieht und möglicherweise wird er auch tatsächlich nicht mehr in ein neues Kabinett gehen, wenn es denn überhaupt noch zustande kommt. Das hat man so nicht erwarten können und es bleibt ein bisschen Ratlosigkeit eigentlich auf allen Ebenen zurück. Ich bin gespannt, was Angela Merkel sagt. Sie hat sich bisher ja noch zurückgehalten. Ich denke, man analysiert im Moment auch noch und sagt, wie kann es weitergehen? Wenn man mal in die Zukunft jetzt mal personalpolitisch guckt, Personen stehen auch immer für Sachfragen. Wer, schätzen Sie ein, könnte das jetzt machen in der SPD? Naja, Müntefering hat ja selber so ein bisschen ironisch auch angedeutet, er habe ja vorgehabt, die Partei und die Parteispitze zu verjüngen. Das gehe jetzt alles ein bisschen schneller. Das deutet sicherlich auf jemanden wie Matthias Platzeck hin. Ich glaube, er ist ein Favorit in diesem Rennen. Insbesondere auch deshalb, wenn es bei der Großen Koalition bleiben soll. Platzeck selber domestiziert schon sehr erfolgreich eine große Koalition in Brandenburg seit mehreren Jahren. Das ist sicherlich schon mal ein Vorteil. Er kommt auch aus dem Osten. Das soll ja auch ein neuer Vorteil sein. Siehe Angela Merkel. Also vor diesem Hintergrund, glaube ich, hat er auch gegenüber Kurt Beck doch einige bessere Karten mit ins Spiel zu bringen. Sicher ist Kurt Beck der zweite wichtige und ernstzunehmende Mann, wenn er denn diese Ambitionen haben sollte. Und ich glaube, er hat sie. Er allerdings reagiert mit den Liberalen, die nun auch wieder, wie man ja jetzt gehört hat, morgen Luft geschnuppert haben. So, vor diesem Hintergrund kann es natürlich auch sein, dass dann noch ein dritter Mensch auftritt. Ich sehe den im Augenblick nicht. Es könnte jemand sein wie Jochen Diekmann oder aber auch Peer Steinbrück, also beides Schwergewichte aus Nordrhein-Westfalen. Aber da sind wir im Bereich der Spekulativen. Ich glaube, wichtiger ist jetzt erstmal, dass die Wunden geleckt werden und dass die SPD, die in 14 Tagen nun einen großartigen Parteitag in Karlsruhe feiern wollte, dass die diesen Parteitag dazu nutzt, sich jetzt wieder zu restabilisieren. Und dann werden wir, wenn es einen neuen Parteivorsitzendenkandidaten gibt, wahrscheinlich auch mal über den Generalsekretär neu diskutieren. Also das mit Sicherheit. Ich glaube, Andrea Nahles hat ebenfalls diese Wahl heute verloren. Das, meine Damen und Herren, war unser Hintergrundpolitik heute zur Entscheidung des SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, in 14 Tagen beim Parteivorstand nicht mehr zu kandidieren. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Das war Hintergrundpolitik. Heute Müntefering's Abgang, die SPD zwischen Übergang oder schnellem Neuanfang. Eine Sendung mit Beiträgen von Hans-Jürgen Bartsch, Rainer Burchardt und Jürgen zur Heide. Redaktionelle Mitarbeit Markus Heumann, Redakteur am Mikrofon war Rolf Clement. Morgen im Hintergrund Politik, der Tag, an dem die alte Welt einstürzte. Das Erdbeben von Lissabon 1755 und die Nachbeben in Politik und Gesellschaft.